Für herausragende Leistungen, die zum besseren Verständnis der Gegenwart beitragen, wurde jetzt zum zweiten Mal der Frank-Schirmacher-Preis verliehen, in diesem Jahr an den französischen Schriftsteller Michel Houellebecq. Heute Abend fand in Berlin im Haus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Preisverleihung statt und für uns war Dirk Fuhrig dabei. Wurde denn nochmal ganz klar gesagt, wofür Michel Houellebecq jetzt diesen Preis bekommt? Ja, selbstverständlich. Und wenn man diese Veranstaltung in den gediegenen Räumlichkeiten, wenn ich das mal so sagen darf, der FAZ in der Nähe der Friedrichstraße hier in Berlin besucht hat, dann wurde einem das sehr einleuchtend klar, denn es wurden Texte von Frank Schirmacher gelesen aus seiner Zeit als Herausgeber der FAZ und in seiner Zeit als Buchautor. Er hat ja dieses Werk das Methusalem-Komplott geschrieben und eines seiner Themen war ja die demografische Entwicklung in unseren Gesellschaften. Und da hat er sich ja schon sehr besorgt geäußert, dass wir als Gesellschaft unsere Zukunft verpassen, dass wir da überhaupt nicht richtig drauf eingehen. Und das ist etwas, was Michel Houellebecq ganz genau so sieht. Das hat er auch öfter schon gesagt. Und heute Abend in Berlin hat er das auch noch mal ganz deutlich gesagt. Das Vordringen des Islams beginnt gerade erst. Denn die Demografie ist auf seiner Seite. Und weil Europa, in dem es aufhört, Kinder zu bekommen, sich in einen Prozess des Selbstmords begeben hat. Und das ist nicht wirklich ein langsamer Selbstmord. Wenn man erst einmal bei einer Geburtenrate von 1,3 oder 1,4 angekommen ist, dann geht die Sache in Wirklichkeit sehr schnell. Man hört also, Michel Houellebecq bringt die Probleme der Demografie in unseren westlichen Gesellschaften in einen ganz interessanten oder sagen wir mal sehr ungewöhnlichen Zusammenhang mit dem Islam, mit dem Vordringen des Dschihadismus. Das sind ja Thesen, die Frank Schirmacher so in dieser Weise nicht geäußert hat. Aber diese Besorgnis, dass die westlichen Gesellschaften bedroht sind durch die demografische Entwicklung, die ist ganz ähnlich und deswegen passt der Preis für Michel Houellebecq in gewisser Weise sehr gut zu diesem Frank Schirmacher. Also hat Houellebecq eigentlich dieses Bedrohungsszenario, das er ja auch in seinem letzten Roman Unterwerfung da aufgemacht hat, auch heute Abend wieder ausgebreitet? Ganz und gar. Er hat es ausgebreitet. Er hat es aber auf einer politischen Ebene wesentlich zugespitzt. Man muss ja sich daran erinnern, dass gerade in Frankreich ihm ja schon seit langem reaktionäre, sehr rechte Tendenzen unterstellt werden. Und es wird ja immer geguckt oder versucht, ihm das auch nachzuweisen. Es gab vor wenigen Wochen gerade eine neue Biografie, wo so davon geraunt wurde, naja, der Autor der Biografie habe sich mit Michel Houellebecq zum Abendessen getroffen und nach einigen Flaschen Rotwein habe der zur Wahl von Marine Le Pen aufgerufen. Das hat so ein bisschen anekdotischen Charakter und wie viel man so einer weinseligen Anekdote tatsächlich an Wahrheitsgehalt zuschreiben mag, muss jeder selbst entscheiden. Aber diese Tendenzen zu rechten Ideen, die hat Michel Houellebecq. Vor allem sieht man das an Aussagen, wenn er doch sehr nationalistische Gedanken oftmals äußert, sich sehr stark gegen Europa wendet und vor allem, wenn er auch gegen unsere parlamentarische Demokratie, so wie wir sie kennen, oftmals wettert. Und dazu hören wir vielleicht auch noch einen Ausschnitt aus seiner Rede. Zum ersten Mal kann man beispielsweise reaktionär sein, nicht weil man rechts ist, sondern weil man zu links ist. Ein Kommunist oder jeder, der sich den Gesetzen der Marktökonomie als letztem Ziel widersetzt, ist ein Reaktionär. Ein Anhänger staatlicher Souveränität oder jeder, der strikt gegen die Auflösung seines Landes in einem föderalen europäischen Raum ist, ist ein Reaktionär. Jemand, der den Gebrauch der französischen Sprache in Frankreich verteidigt oder jeder anderen Nationalsprache in ihrem jeweiligen Land und der sich der universellen Verwendung des Englischen entgegenstellt, ist ein Reaktionär. Jemand, der der parlamentarischen Demokratie und dem Parteiensystem misstraut, jemand, der dieses System nicht als die Ultima Ratio politischer Organisation begreift, jemand, der es gerne sehe, dass der Bevölkerung öfter das Wort erteilt wird, ist ein Reaktionär. Jemand, der dem Internet und den Smartphones wenig Sympathie entgegenbringt, ist ein Reaktionär. Jemand, der Massenvergnügungen so wenig mag wie organisierten Tourismus, ist ein Reaktionär. Und dieser jemand, also der französische Schriftsteller Michel Houellebecq, hat offenbar dann diese Preisverleihung eher genutzt, um eine politische Rede zu halten als eine poetische. Ja, absolut. Also poetisch war das wenig. Das Einzige ist, was man sagen kann, also diese Formulierungen und wie er diese ganzen Begriffe verbindet, das ist natürlich schon sehr geschickt. Und das ist auch, wenn man es genauer liest und hört, hat das natürlich auch eine gewisse literarische Qualität. Aber wenn Sie auf die Worte, auf den Inhalt wirklich achten, was er da sagt, also da muss man ja schon sagen, also das hat schon sehr, sehr starke Nähe zu populistischen rechten Gedanken. Also fügt er sich ja quasi ganz gut ein in diesen Geist, der da gerade durch Europa und auch durch die USA weht. Das würde ich sagen. Also dadurch ist er wieder ein sehr aktueller Schriftsteller, einer, der den Zeitgeist wirklich aufgreift. Und früher hatte sich das ja alles eher so abgespielt, wenn wir an die Elementarteilchen denken oder die Möglichkeit an der Insel. Da hat er eher so das verlorene Individuum in den westlichen Gesellschaften beschrieben. In Unterwerfung ging es dann ganz konkret in so eine politische Utopie. Und jetzt geht er aber aus dem Literarischen hinaus und positioniert sich doch viel stärker politisch, als er es bisher getan hat. Also in dieser Deutlichkeit, wie er jetzt bei dieser Rede, die so leicht vernuschelt daherkam, wie es so seine Art ist zu reden, aber so deutlich hat er es meines Erachtens eigentlich noch nie gesagt, wes Geisteskind er ist. Wie ist er denn überhaupt aufgetreten? Sah auch wieder so etwas gammelig aus, wie man ihn in letzter Zeit immer gesehen hat? Wie ein junger Knabe. Ist also auch konservativ. Ja, auch konservativ. Gewandelt. Ja, nein, gut. Dieses Kindhafte oder Jugendhafte hatte er schon von Anfang an. Dazwischen gab es dann Jahre, wo es immer so ganz schreckliche, verzerrte Bilder gab, wo er sich so als Alkoholopfer, Zigarettenopfer und so weiter stilisiert hat. Man weiß ja nie so genau, was Stilisierung ist, was ist echt bei ihm. Aber jetzt war er wieder so ein braver, junger Konfirmand, der mit so einem Rucksack in der Hand durch die Menge schritt, also eher so schlich und mal nach rechts und links guckte, sich in die erste Reihe setzte. Und als er dann später ans Rednerpult traf, war er irgendwie so ganz in sich zusammengesunken, redete ruhig, langsam, man hat das ja auch so gehört, trotz der Übersetzung, so ein bisschen tonlos, wie es eigentlich so seine Art ist. Ja. Aber der Inhalt seiner Worte ist natürlich besonders scharf und der Gegensatz, der dadurch deutlich wird, die Form, diese nachlässig, schüchterne Form, macht den Inhalt eigentlich noch viel schärfer. Dirk Furich über die Verleihung des Frank-Schirmacher-Preises an den französischen Schriftsteller Michel Houellebecq, von dem zuletzt der viel diskutierte Roman Unterwerfung erschienen ist im Kölner Dumont Verlag.